Ich spüre kalte Steine unter meinen Knien. Ich schlafe also nicht. Ich träume nur. Da hob eine Stimme an. Aus einem Gewirr von Menschenköpfen. Du sprichst. Die Stimme sprach. Du. Doch Freda hörte die Worte nicht. Was sprichst du? Meine Brüder, wollt ihr wissen, wie der Turmbau zu Babel begann und wie er endete? Ich sehe einen Menschen aus dem Morgenrot der Welt. Auf, lasset uns einen Turm bauen, Freunde, sagte er. Die warben neue Freunde und das Werk wuchs und sie schickten Boten aus nach allen vier Winden. Und es kamen Hände, die schafften um Lohn. Doch es kannte keiner von denen, die südwärts bauten, einen von denen, die im Norden gruben. Und das Hirn, das den Bau geträumt, war denen, die ihn bauten, unbekannt. Hirn und Hände waren sich fremd. Einen Mittler nämlich brauchen Hirn und Hände, einen Mittler. Dieser Mittler ist das Herz. Habt doch Geduld, er wird kommen. Schon bald. Viele sind unter euch, die schreien, kämpfen, zerstören. Doch glaubt mir, es wird einer kommen, der für euch spricht. Als es still um sie geworden war, seufzte Maria und schlug die Augen auf. Da sah sie einen Menschen, der Blauleinen trug, die schwarze Kappe. Sie bückte sich zu ihm. Er hob den Kopf. Sie sahen sich an. Und da erkannte sie ihn. Wenn du zu uns gekommen bist, um uns zu verraten, du, Sohn Fredersens. Wie soll ich dich nennen? Ich weiß deinen Namen nicht. Ich habe dich immer nur du genannt. So sag mir doch endlich, wie du heißt. Maria. Es war nicht leicht, dich zu finden. Du hast mich gesucht? Ich musste zu dir. Die Blauleinentracht. Du trägst sie zum Spaß. Die, die verurteilt sind, sie zu tragen, wohnen tief unter der Stadt. Willst du mich denn nicht begreifen? Bis gestern habe ich die Hölle nicht gekannt und keine Sehnsucht. Alles war mein. Dann aber kamst du, zeigtest mir meine Brüder. Von diesem Tage an habe ich dich gesucht. Das Mädchen trat auf ihn zu. Er fühlte die Steine unter seinen Füßen nicht mehr. Eine Woge trug ihn, und das Mädchen. Maria, du hast mich gerufen. Da bin ich. Und die Woge war Feuer. In einer Totenkammer, wie ein spitzes Ohr geformt, löste sich ein Mann von der Mauer. Du weißt, was du zu tun hast. Du wolltest von mir das Gesicht der Futura. Da hast du das Vorbild. Ist das ein Auftrag? Ja. Gib deinem Phantom das Gesicht dieses Weibes. Denn ich will Zwietracht sehen. Du willst an zwei Menschen schuldig werden, Freund. Was geht das dich an? Nichts. Oder wenig. Nun, immerhin ist Freda der Sohn von Hel. Und meiner. Ich will ihn nicht verlieren. Ich will, dass die in der Tiefe sich durch Gewalttat ins Unrecht setzen. Ich will das Recht zur Gewalt gegen sie. Nun gut, mein Freund. Es geschehe nach deinem Willen. Du Narr. Du hast Hehl verloren. Jetzt sollst du auch noch das Letzte verlieren. Deinen Sohn. Täuschte sie sich? Oder ging da jemand hinter ihr? Durch die Dunkelheit des Friedhofs. Schleichende Schuhe auf rauen Steinen. Freda? Freda, bist du es? Sie stolperte. Die Lampe fiel ihr aus den Händen. Sie begann zu rennen. Angst kroch in ihr hoch. Sie rannte, gejagt von federnden Füßen. Sie schrie, sie rannte. Da, eine Treppe. Und unmittelbar hinter ihr ein Mann. Es war, als lösche sie aus. Georgi. Wo Georgi ist, will ich wissen. Georgi? Ich kenne keinen Georgi. Ich habe ihn zu dir geschickt. Zu mir ist niemand gekommen, Herr Freda. Wie kommen Sie zu der Kleidung, wenn ich... Josaphats Augen hingen an Fredas Tracht. Georgi trug sie. Ich gab ihm meine. War denn auch Geld darin, wenn ich fragen darf? Ja, schon. Dann dürfen Sie sich nicht wundern. Sie meinen, dass... Ja, sicher. Der Schmale dürfte bereits auf dem Wege sein. Ich wette 1000 zu 1. Er darf mich nicht finden. Ich muss Ihnen etwas sagen, Herr Freda. Jo Fredersen mag loslassen, wen er will. Seinen Sohn aber lässt er nicht los. Der Schmale versteht sein Geschäft. Dennoch bin ich entschlossen, den Weg zu wagen. Und ich werde ihn gehen, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht kenne. Das wissen Sie doch, Herr Freda, dass Ihnen alles gehört, was ich bin und was ich habe. Ach, ich wollte dir helfen. Und nun kann ich es nicht, denn ich bin in dieser Stunde ärmer als du. Und wenn Sie sich einem Freund anvertrauen? Ich habe keinen Freund. Ich hatte Spielkameraden, Spaßkameraden, keine Freunde. Josaphat, wirst du mich verraten? Gott soll mich erschlagen. Ich will zur Mutter meines Vaters gehen. Eine kleine Weile später klopfte es an der Tür. Das Klopfen wiederholte sich. Wer ist da? Josaphat erwartete keine Antwort. In der Tür stand der Schmale. Seine Greifaugen durchflogen das Zimmer. Eine Kappe lag dort. Im schweißgetränkten Futter stand die Zahl 11811. Wo ist Freda? Josaphat? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es wüsste. Der Schmale lächelte schläfrig. Sie erlauben? Er ging auf einen Sessel zu. Sie wohnen schön hier. Ich kann begreifen, dass es Ihnen schwerfällt, diese Wohnung aufzugeben. Ich habe nicht die Absicht. Nein? Nun, vielleicht noch nicht. Aber bald. Was soll das heißen? Ich will von Ihnen den Preis dafür wissen, dass Sie diese Wohnung aufgeben, Josaphat. Die Wohnung ist schön. Der Schmale griff in die Tasche, zog ein Bündel Banknoten heraus. Genügt das? Nein. Und jetzt gehen Sie, bevor ich Sie hinauswerfe. Der Schmale legte das dritte Paket Banknoten auf den Tisch. Josaphats gerötete Augen fraßen sich in die seine. Ich habe hier ein Scheckbuch, das auf etlichen Blättern die blanke Unterschrift Jo Fredersens aufweist. Frieder ging in den Dom. Er suchte Maria, die an der Treppe zum Glockenturm auf ihn warten wollte. Er fand sie nicht. Warum lässt du mich allein? Er ging aus dem Dom wie ein Mensch, der im Schlafe geht. Stirn an Stirn, Mund an Mund. Er kam an des Magiers Haus vorbei. Da blieb er stehen. War er verrückt? Da stand Maria hinter den trüben Scheiben. Das waren ihre Hände, ausgestreckt nach ihm. So mach doch auf! Er pochte, doch das Haus blieb stumm. Frieda! Frieda! Es ist ihre Stimme. Frieda! Es war ihre Stimme. Er drang ein ins Haus, Tür um Tür. Komm doch! Hier bin ich. Hier. Nichts auf der Welt konnte süßer sein als der Ton dieses Lockens. So bis zum Überströmen erfüllt mit dunkler Verruchtheit. Wer bist du? Kennst du mich nicht? Wer bist du? Maria. Du bist nicht Maria. Frieda. So hilf mir doch. Wo bist du? Warum kommst du nicht zu mir? Ich kann nicht kommen. Liebster! Wo bist du? Such mich! Frieda, hilf mir! Um Gottes Willen! So komm doch! Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Meine Augen... Such mich, mein Liebster! Frieda begann zu laufen. Ich bin hier! Frieda! Hier bin ich! Rotwang hatte ihn stürzen sehen. Frieda lag erstaunlich still. Er glich einem Toten. Rotwang fand sie so, wie er sie immer fand. Nichts an ihr lebte, außer ihren Augen. Doch diese sahen über ihn hinweg. Willst du nicht einmal lächeln? Willst du nicht einmal weinen? Ich brauche beides. Du machst mich sonst zum Stümper an meinem Werk. Er hatte in taube Luft gesprochen. Ihr armen Kinder, den Kampf gegen Jo Fredersen aufzunehmen. Was wirst du tun, Maria, wenn er zu dir sagt, gib mir den Sohn zurück? Das Mädchen saß da wie ein Steinbild, unbeweglich. Er wird dir jeden Preis bezahlen. Wie ein Steinbild. Hast du den Club der Söhne vergessen, Maria? Dort sind hunderte Frauen. Und alle sind sein. Sie alle können dir von seiner Liebe erzählen. Am Tage seiner Hochzeit hatte ich der Sohn Jo Fredersens vergessen. Rotwang warf die Tür ins Schloss, sah auf das Wesen aus Glas und Metall, das fast vollendet den Kopf Marias trug. Kann ich dir das Lächeln geben, das die Engel mit Wollust in die Hölle stürzen lässt? Als Frieda wieder zu sich kam, war eine trübe Helle um ihn her. Er starrte zur Decke, die war schwarz. Er starrte gegen Mauern, graukalt. Da war ein Fenster. Davor lag eine Straße. Dort unten ging Maria. Sie hörte ihn nicht. Er schleuderte einen Schemel gegen die Tür, stieß, riss, brach, bis sie zersplitterte. Das bin nicht ich, der da läuft. Als ob ich neben mir liefe. Doch er lief. Lief zu seinem Vater. Wo ist er? Wo ist mein Vater? Treppen. Und immer Treppen. Wo? Man wies auf eine Tür, hinter ihr eine zweite. Er hörte Stimmen. Er horchte. Stieß sie auf, da stand ein Mann. Er hielt eine Frau im Arm. Maria. Weit zurückgebeugt in seinen Arm, bot sie ihm ihren Mund. Er sah dem Mann ins Gesicht. Es war sein Vater. Er sah die Hände, die den Hals seines Vaters umkrallten. Es waren seine Hände. Die Hände des Sohnes. Die Hände lösten sich. Er stammelte. Was ist dir, mein Sohn? Was ist los? Wo ist sie, Vater? Wer? Wen suchst du? Sie, die hier war. Niemand war hier, Freda. Niemand. Was sagst du? Es war niemand hier, außer dir und mir. Ich habe dich nicht gesehen, wie du Maria in den Armen hieltest. Du bist krank, Freda. Freda krümmte sich, warf sich in einen Sessel, schrie. So oft Josaphat in den kommenden Tagen auch versuchte, den Wall, der um Freda gezogen war, zu durchbrechen, immer stand da ein fremder Mensch, der mit ausdrucksloser Miene sagte, Herr Freda kann niemand empfangen, Herr Freda ist krank. Freda aber war nicht krank. Auf dem Dache des Hauses liegend, Fredas Wohnung gegenüber, beobachtete Josaphat den Menschen, den er verraten hatte. Zuweilen hatte dieser Besuch. Auch Jo Fredersen war einmal gekommen. Er sprach zu ihm. Lange. Eine Antwort bekam er nicht. Neunundneunzig, sieben, sieben. Freda stand auf dem Balkon, die Hände auf die Brüstung gelegt. Unbewusst fingen seine Augen Zahlen auf. Sie leuchteten. Sie erloschen, immer wieder. Eine Stimme in seinem Kopf schaffte sich Gehör. Neunundneunzigster Block, Haus 7, siebenter Stock. Im fahlen Lichte stand ein Mann drüben auf dem Dach des Hauses. Leicht war es nicht, doch es gelang. Ich habe Sie verraten, Herr Freda. Der Schmale kam zu mir. Jo Fredersen stand auf den Checks. Beruhige dich doch. Und sie erzählten einander alles. Ich muss wahnsinnig geworden sein, Josaphat. Ich habe versucht, meinen Vater zu erwürgen. Aber er hat mir verziehen. Er kam an mein Bett. Ich hatte die Augen geschlossen. Ich lag ganz still. Nur das Weinen meiner Seele war zu hören. Ich fühlte, wie die Hand meines Vaters über mein Kissen strich. Er hat mir vergeben. Musik. Jo Fredersens Mutter hatte nur einen Sohn. Den hatte sie von Herzen geliebt. Aber sie hatte mit ansehen müssen, wie seine Maschinen-Titanen Menschen zermalmten, als wären sie dürres Holz. Sie hatte zu Gott geschrien, der aber hörte sie nicht. Sie fiel zu Boden und stand nie mehr auf. Nur Kopf und Hände waren lebendig geblieben am gelähmten Körper. Kopf und Hände. Wie geht es dir, Mutter? Was willst du, Jo? Ich brauche deinen Rat. Was soll ich dir raten? Du bist einen Weg gegangen, auf dem ich dir nicht folgen kann. Würdest du denn auf mich hören, wenn ich zu dir sagte, kehre um? Es handelt sich um Frieda. Was ist mit ihm? Frieda kommt oft zu dir, nicht wahr? Er sucht Hilfe bei dir. Gegen mich. Hat er sie denn nötig? Ich habe Hehl verloren. Frieda darf mir nicht auch noch verloren gehen. Musst du denn fürchten, dass du ihn verlierst? Als er vor kurzem bei mir war, war er gesund, wie ein blühender Baum. Ich weiß nicht, wie dieses Mädchen in sein Leben trat, wie es so viel Macht über ihn gewinnen konnte. Bist du um dieser Sache willen zu mir gekommen, dann hättest du dir den Weg sparen können. Das weißt du am besten. Das kannst du nicht vergleichen, Mutter. Frieda ist noch ein Knabe. Weißt du noch, was du mir damals zur Antwort gabst, als ich dich hemmen wollte auf deinem Wege zu Hehl, der Frau deines Freundes? Weißt du es noch? Wenn man mich blendete, ich sähe sie doch. Wenn man mich lähmte, ich fände den Weg zu ihr. Frieda ist dein Sohn. Was glaubst du, was er dir antworten würde, wenn du ihm sagtest, lass von dem Mädchen, das du liebst? Ich muss meinen Sohn wieder haben. Was der Mensch sät. Um wen weinst du, Mutter? Um euch. Um euch beide. Ich halte dich nicht für mich gefangen, Maria. Du schweigst. Nun aber werde ich dir etwas sagen, das deinen Trotz brechen wird. Glaubst du, Jo Fredersen wüsste kein anderes Mittel, dich aus den Augen seines Sohnes zu bringen? Oh nein, Maria, oh nein. Wir haben dir deine Seele gestohlen. Ich habe dich belauscht, wie die Luft dich belauscht hat. Ich habe dich dir ganz und gar gestohlen. Dieses gestohlene Ich haben wir deinen Brüdern geschickt. Es hat sie gerufen. Und sie sind gekommen. Alle sind sie gekommen. Der Unterschied zu früher allerdings, Jo Fredersen will keinen Frieden, er sucht die Entscheidung. Dein gestohlenes Ich darf nicht mehr zum Frieden reden. Gib mir deine Hände. Nur deine Hände. Wenn du sie mir gibst, einmal nur, dann gehe ich mit dir in die Totenstadt, damit der eine, der dich liebt, dich wiederfinden kann und nicht irre werden muss an dir. Doch in diesem Moment packten die Hände Jo Fredersens nach dem Halse Rotwangs. Das war ihre Stimme. Freda stand im Hintergrund des Gewölbes. Seine Augen hingen an ihrem blutroten Mund, als wäre er der Mittelpunkt der Welt. Meine Brüder! Es ist ihre Stimme. Kein Zweifel. Was ist köstlicher? Wasser oder Wein? Wer trinkt das Wasser? Wir. Wer trinkt den Wein? Die Herren! Was trägt sich köstlicher? Blauleinen oder weiße Seide? Wer trägt Blauleinen? Wir. Wer trägt weiße Seide? Die Söhne der Herren! Wo wohnt es sich köstlicher? Auf oder unter der Erde? Wer wohnt unter der Erde? Wir! Wer wohnt auf der Erde? Die Herren der Maschinen! Was tun eure Frauen? Sie hungern. Was tun die Frauen der Herren? Sie schwelgen! Dreht die Welt um! Stellt sie auf den Kopf! Ihr habt genug gewartet! Der blutrote Mund des Mädchens flammte. Kommt! Kommt! Ich will euch führen. Ich will den Tanz des Todes vor euch tanzen. Du bist nicht Maria! Wer hatte das geschrien? Du bist nicht Maria! Nein! Maria redet zum Frieden, nicht zum Mord! Der blutrote Mund flammte. Sieh da, der Sohn von Jo Fredersen. Der Sohn von Jo Fredersen ist unter euch! Die Masse schrie auf. Hund im weißseidenen Fell! Wir haben den Maschinen das Urteil gesprochen! Tod den Maschinen! Tod den Maschinen! Auf den Schultern der Masse tanzte das Mädchen und sang. Der Raum der Maria im Schloss schien sich mit einem dumpfen Pochen zu füllen. Es machte die Ohren taub. Es war ihr eigener Herzschlag. Lieber Gott, ich bitte dich, bleib bei mir. Bleib doch bei mir. Da lag etwas, etwas Dunkles, Regloses. Ein Mensch, Rotwang, am Rand der Falltür. Sie schob den Körper zur Seite, lief in die Totenstadt. Dort unten brodelte es. Die Masse sang. Wir haben den Maschinen das Urteil gesprochen. Tod den Maschinen! Tod den Maschinen! Zerstören! Zerstören, grölte die Masse. Tod den Maschinen! Tod den Maschinen! Das Herz der Maschinenstadt Metropolis wohnte in einem weißen Dom. Hierhin zog die Menge. Diese Maschine war ein Universum für sich. Keine Maschine in ganz Metropolis, die nicht von diesem Herz die Kraft empfing. Tod den Maschinen! Tod den Maschinen! Dieses Herz wurde von einem einzigen Mann gehütet. Er hieß Groth. Und er liebte diese Maschine. Seine Maschine. Groth! Ich bin es! Jo Fredersen! Öffne die Tore! Gib sie preis! Gib die Maschine preis! Groth wollte es zuerst nicht glauben. Er verlangte das Kennwort. Er musste es hören. Man riss an den Riegeln. Die Tore gingen auf. Tod der Maschine, grölte die Masse. Tod der Maschine. Vater! Ja? Wo bist du? Hier bin ich. Was willst du? Der Hebel der Maschine. Er steht auf 12. Wo bist du? Hier. Aber ich sehe dich nicht. Deine Stadt geht unter, verstehst du? Die Maschinen sind lebendig geworden. Sie reißen Metropolis in Fetzen. Explosionen auf Explosionen. Warum nur? Warum lässt du das zu? Weil der Tod mit meinem Willen über der Stadt ist. Mit deinem Willen? Metropolis soll sterben. Aber warum? Begreifst du denn nicht? Die Stadt soll untergehen, damit du sie wieder aufbaust. Ich? Es geschieht in meinem Willen. Und was ist mit denen, Vater, die sterben mit deiner sterbenden Stadt? Um die Lebenden kümmere dich, Freda. Um die Lebenden. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Wir wollen sehen, wie die Welt zum Teufel wird. Der Tod. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Der Tod ist über der Stadt. Wir wollen sehen, wie die Welt wollen sehen. Der Tod ist über der Stadt. Wir wollen sehen, wie die Welt zum Teufel wird. Tod war über der Stadt. Rot strömte damals der Tag auf die Straße herab. Geheul lag in der Luft und Flammenschein. Schreie der Angst und des Entsetzens. Und die Woge war Feuer. Das Blut sang. Seither ist viel geschehen, Freda. Mir war, als hörte ich eine Quelle rauschen. Schwer von Tränen und rot von Blut. Auch ich habe sie rauschen gehört. Sie rauscht noch immer. Hörst du? Sie rauscht. Gib mir deine Hände. Gib mir deine Hände. Metropolis. Von Thea von Harbou und Fritz Lang. Bearbeitung Michael Farin. Erzähler Peter Fricke. Freda Jan Neumann. Maria Jule Ronstedt. Jo Fredersen Joachim Höppner. Fredersens Mutter Helga Roloff. Rotwang Werner Heindl. Der Schmale Jens Harzer. Josaphat Heiko Raulin. Musik Lahr Zeitblom. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2001.